Erster Jahwe wird die Erde leer und öde machen. Er wird ihr Aussehen ändern und die Menschen vertreiben. Zweiter, es wird allen gleich ergehen. Priester und Volk, Herr und Knecht, Herrin und Magd. Verkäufer und Käufer, Leier und Verleiher, Schuldner und Gläubiger. Dritter, die Erde wird ganz leer und ausgeraubt sein. Jahwe hat das gesagt. Vierter, die Erde wird traurig sein und welken. Die ganze Welt wird schwach und welk sein. Wichtige Leute auf der Erde werden schwach sein. Fünfter, die Erde ist unrein. Das liegt an den Menschen, die darauf leben. Sie haben Gottes Regeln nicht befolgt. Sie haben das Gesetz gebrochen. Sechster, darum kommt ein Fluch über die Erde. Die Menschen müssen dafür leiden. Sie sind trocken und schwach. Nur wenige Menschen bleiben übrig. Siebter, der Wein ist schlecht. Der Weinstock ist schwach. Alle, die froh waren, seufzen jetzt. Achter, der fröhliche Trommelklang ist still. Der Lärm der fröhlichen Menschen ist vorbei. Die fröhliche Musik der Zither ist still. Neunter, man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang. Der starke Wein schmeckt bitter für die Trinker. Zehnter, die zerstörte Stadt ist kaputt. Keiner kann in die Häuser gehen. Elfter, die Leute klagen wegen des Weins auf den Straßen. Alle Freude ist weg. Alle Fröhlichkeit auf der Erde ist verschwunden. Zwölfter, nur Leere bleibt in der Stadt. Das Stadttor wird in Stücke geschlagen. Dreizehnter, so wird es auf der Erde sein, bei allen Völkern. Es ist wie beim Ernten von Oliven. Es ist wie beim Sammeln der letzten Trauben nach der Weinernte. Vierzehnter, manche Leute rufen laut vor Freude. Sie jubeln über Jahwes Größe im Westen. Fünfzehnter, darum ehrt Jahwe, ihr Leute im Osten. Ehrt den Namen Jahwes, des Gottes Israels, ihr Leute an den Küsten. Sechzehnter, wir hörten Lieder vom Ende der Erde, Ehre für die Guten. Aber ich sagte, eine Krankheit kommt über mich. O weh! Die untreuen Menschen sind sehr untreu. Siebzehnter, Angst, eine Grube und ein Netz werden dich treffen, du Mensch auf der Erde. Achtzehnter, wer vor der Angst flieht, fällt in eine Grube. Wer aus der Grube kommt, wird in einem Netz gefangen. Die Tore im Himmel öffnen sich. Die Grundmauern der Erde zittern. Neunzehnter, die Erde bricht und kracht. Sie reißt und springt auseinander. Sie wackelt und schwankt. Zwanzigster, die Erde wankt wie ein Betrunkener. Sie schwankt wie ein Zelt. Die Last ihrer Sünden ist zu schwer. Sie fällt und steht nie wieder auf. 21. An diesem Tag wird Jahwe die Mächte im Himmel bestrafen. Er wird auch die Könige auf der Erde bestrafen. 22. Mann wird sie einsperren wie Gefangene. Sie werden in eine Grube geworfen und eingeschlossen. Erst nach langer Zeit werden sie Gnade finden. 23. Der Mond wird blass und die Sonne wird dunkel. Jahwe, der Herr der Himmel, wird König sein. Er wird auf dem Berg Zion und in Jerusalem regieren. Seine wichtigen Leute werden seine Herrlichkeit sehen.